Was denken Sie, will ich von Ihnen wissen? Warum bin ich hier? Hältst du dich für einen guten Menschen? Darüber mache ich mir keine Gedanken. Du tust es. Gib es zu. Wir wollen unsere Beziehung nicht auf einer Lüge aufbauen. Du bist gut, ich bin böse. Das ist die Rollenverteilung.